Die verantwortlichen Funktionäre der Partei, des Staates und der Armee, wie Kim Jong-nam und Park Bong-zu, und die leitenden Mitarbeiter der Partei und der Militärorgane besuchten am 3. Mai die Unterkunft der Teilnehmer des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas und gratulierten ihnen herzlich.